Diese sollte als Strategie im Kampf gegen rassische, sexuelle, heterosexistische und klassenbezogene Unterdrückung dienen. Jeder Mensch, der sich im demokratischen Diskurs vertreten sehen möchte, betreibt im Grunde Identitätspolitik. Wenn zum Beispiel die CSU sich für ein Tanzverbot an einem christlichen Feiertag ausspricht, betreibt sie Identitätspolitik für christliche Menschen. Vertreter der Mehrheitsgesellschaft merken nur nicht, wo für sie Identitätspolitik wirkt, weil sie sich seit jeher im Diskurs gespiegelt sehen. Dementsprechend steht Identitätspolitik erst einmal für demokratisches Partizipationsbestreben und politische Selbstermächtigung. Eine Idee also, die definitiv älter ist als das erwähnte Manifest von Smith. Kritiker der sogenannten Identitätspolitik, wie sie heute als Gattungsbegriff für alle Arten von Liberalisierung, Antidiskriminierung und Ermächtigung von Marginalisierten gefasst wird, bringen unter anderem das Argument vor, sie richte sich gegen die Idee eines demokratischen Egalitarismus, gegen die aufklärerische Vorstellung also, dass jede Stimme gleiches Gewicht hat und jeder Mensch unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Klasse eine gleichwertige Sprecherinnenposition innehat. Aus Sicht der Kritiker widersprechen identitätsbezogene Partikularinteressen der Idee des Universalismus. Wie sind denn alle Menschen gleich, wenn jemand aufgrund seines Geschlechts oder seiner Herkunft bevorzugt angehört, eingeladen, besetzt, befördert, sichtbar gemacht wird? Sollte das alles nicht besser keine Rolle spielen? Die Kritik an der Identitätspolitik hat an dieser Stelle recht. Es sollte so sein. Aber sie verkennt, dass das beschworene Ideal nicht existiert. Die Erzählung, alle Menschen sind gleich, ist ethisch universell richtig, in der Wirklichkeit vieler Menschen aber bloße Fiktion. Zahlreiche Bewohner dieses Planeten werden aufgrund unterschiedlicher Aspekte schlechter behandelt als andere. Es gibt von vornherein eine Asymmetrie, eine Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten, die sich der Mehrheitsgesellschaft anpassen müssen, um existieren zu können. Marginalisierte Stimmen wurden schon immer unterdrückt oder überhört. Der Egalitarismus, den der Kritiker beschützen möchte, ist ein Ideal, das sozial nicht genügend geschützt wird, da diese Asymmetrien für die Mehrheit nicht sicht- oder spürbar sind. Deshalb erscheint aus der Perspektive einer privilegierten Person das Narrativ der dringend notwendigen Identitätspolitik als ein Angriff auf dieses noble Ideal. Gerade deswegen ist eine vielfältige Reflexion politischer Erzählhaltungen so immens wichtig. Es macht diskursiv einen Unterschied, ob eine weiße oder eine schwarze Person über das Schwarzsein spricht oder ob Männer oder Frauen über #MeToo sprechen. Und es ist ein enormes Problem, dass Nicht-Akademiker in der politischen und medialen Sphäre unterrepräsentiert sind. Es geht dabei nicht darum, Gruppen und ihre Wortbeiträge gegeneinander auszuspielen, sondern darum, Individuen das Recht auf ihre Geschichte und auf die öffentliche Konstruktion eines narrativen Selbst zuzugestehen. Die Abbildung von Ungerechtigkeit, die einen selbst nicht betrifft, ist eine journalistische, kulturelle und politische Herausforderung. Dieses notwendige Momentum der Empathie herzustellen, die bereits besprochene narrative Transportation, also ein Verständnis für die so fremde Lebenswirklichkeit eines anderen zu ermöglichen, ist Sinn der Geschichten, die wir uns übereinander erzählen. In dem Moment, wo ich nicht das Gefühl habe, dass die Heldenreisen anderer etwas mit mir zu tun haben, in dem Moment, wo ich mich von Hürden und Herausforderungen nicht so geprüft fühle, wie andere es erleben, bin ich nicht in der Lage, Veränderungsprozesse der Helden nachzuvollziehen. In dem Moment aber, wo ich mich wahrhaftig in mein Gegenüber hineinversetze, kann ich gar nicht zulassen, dass dieses verletzt wird, ohne dass auch mir das schadet.